DJ-Session mit Alle Farben. Hey Sektor, ihr hört 1 Live und das mit 1 Live DJ-Session. Und in der letzten Stunde habt ihr das Set gehört von unserem heutigen Gast DJ SG Lewis. Und hier geht's jetzt wie gewohnt weiter mit einem Set unserer 1 Live DJ-Session Residence. Und heute Abend ist das Alle Farben, der für euch spielt. Viel Spaß jetzt mit 60 Minuten in the Mix von und mit Alle Farben. 1 Live. DJ Session mit Alle Farben. Hier ist 1 Live und ihr hört die dritte Stunde der 1 Live DJ Session. Ihr hört jetzt alle Farben aus unserem Resident Team. Als nächstes kommt Forget About Me von Aluna, Diplo und Durante, heute im Eden Prince Remix. 1 Live. DJ Session. Mit alle Farben. All the good girls go. Wir sind mitten im dritten Set der 1 Live DJ Session mit unserem Resident Alle Farben. Jetzt kommt der Song In Chicago von John Summit. Chicago. just stumbled out of some club somewhere. It was about 6:15 in the morning. I'm drunk and I'm high. I'm drunk and I'm high. I'm drunk and I'm high. I'm drunk and I'm high. I'm drunk and I'm high. I'm drunk and I'm high. I'm drunk and I'm high. I'm drunk, drunk and I'm high. I'm drunk, drunk. And I'm in Chicago. Concentrate. 1 live. DJ Session mit alle Farben. It's the DRE. DRE. Das gerade war Dr. Dre featuring Snoop Dogg mit Still Dre im Brandon Bootleg. Und weiter geht es mit Paradise von Batzi im Batzi vs. Swag Remix. Hands in your body, I'm grabbing your ass. Enjoying the moment, cause life moved too fast. I'm looking forward, ignoring the past. These are the times that we'll laugh looking back. I'm getting lucky like coins in a well. Goodbye to my haters, I'm wishing you well. This is my Miami, if you couldn't tell. This is our life and we living it well. Late nights in the city causing hell. Burn this bitch into the ground, oh well. All we got tonight, let's do this time. Let's do this right, let's go down. What he had, what a bummer. Insecure people turn to insecure lovers. But my drink is almost out and I'm about to pour another. Just let it out. The night has just begun, we on alert. Oh now, if I get too fucked up, promise you'll hold me down. Yeah, this that shit you can't deny. This that shit you feel inside. It's our life, our time, we living well. Late nights in the city causing hell. Burn this bitch into the ground, oh well. We got tonight, let's do this right. Let's do this right. Let's go down. We'll be right back. out of the world. show. Eins live DJ Session mit alle Farben. Ihr hört immer noch die dritte Stunde der 1 Live DJ Session mit alle Farben. Weiter geht es mit seinem Song Music Sounds Better With You gemeinsam mit Keanu Silva. Viel Spaß damit! I feel right, the music. DJ Session mit alle Farben.